Ist es erlaubt, die Augen aufzuschlagen? Wagst du's umherzusehen? Es erhebt die Sonne sich des neuen Lebenstages, der mit den vorigen sich nicht vergleicht. Ich träumte mich dem höchsten Glücke nah, und dieses Glück ist über alle Träume. Der Blindgeborene denke sich das Licht, die Farben, wie er will. Erscheinet ihm der neue Tag, ist's ihm ein neuer Sinn. Voll Mut und Ahnung, Freude trunken, schwankend, betrete ich diese Bahn. Du gibst mir viel, du gibst wie Erd und Himmel uns Geschenke, mit vollen Händen, übermäßig reichen, und forderst wieder, was von mir zu fordern, nur eine solche Gabe dich berechtigt. Ich soll entbehren, soll mich mäßig zeigen und so verdienen, dass du mir vertraust. Ja, Fürst, in deinen Worten, deinen Blicken sei ewig meine Seele ganz geweiht. Ja, fordere, was du willst, denn ich bin dein. Oh, hätt ein tausendfaches Werkzeug mir ein Gott gegönnt, kaum drückt dich dann genug die unaussprechliche Verehrung aus. Des Malers Pinsel und des Dichters Lippe, die süßeste, die je von frühem Honig genährt war, wünschte ich mir. Nein, künftig soll nicht Tasso zwischen Bäumen, zwischen Menschen sich einsam, schwach und trübgesinnt verlieren. Er ist nicht mehr allein, er ist mit dir. O Witterung des Glücks! Begünstige diese Pflanze doch einmal. Sie strebt gen Himmel, tausend Zweige dringen aus ihr hervor, entfalten sich zu Blüten, oder dass sie Frucht, oder dass sie Freuden bringe, da seine liebe Hand den goldenen Schmuck aus ihren frischen, reichen Ästen breche.